Wohnungslose Menschen, die vor Kinoausgängen warten, um ein wenig Kleingeld zu bekommen, die unter Brücken oder am Bahnhof schlafen, gehören inzwischen zum Stadtbild deutscher Großstädte. In einem reichen Land wie Deutschland muss doch niemand auf der Straße leben, also obdachlos sein. Das denken viele und gehen einfach weiter. Durch die wachsende soziale Ungleichheit, steigende Mietpreise und fehlenden sozialen Wohnraum müssen aber immer mehr Menschen auf der Straße leben. Sophia Boddenberg hat sich in Köln auf die Suche nach den Gründen gemacht. Ja, ich war ja im Krankenhaus gewesen, weil ich ja mein Fuß, aber jetzt geht wieder. Ich kann wieder laufen, nicht auf Krücken. Es ist Mittwochabend. Anja Reichelt trifft sich am Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof mit Obdachlosen, um zu hören, wie es ihnen geht. Sie ist 27 Jahre alt, studiert und arbeitet, aber ihre gesamte Freizeit verbringt sie mit der Obdachlosenhilfe. Unsere Arbeit hat vornehmlich den Hintergrund auch einfach der sozialen Integration, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, einfach sich unterhält, wie war dein Tag, wie war deine Woche, wie geht's dir, was bewegt dich? Und da ist so eine Suppe oder ein Kaffee, den wir reichen, auch einfach oft nur eine Brücke, die wir zu den Menschen bauen. Der Kölner Kältebus hat sich zu einem Treffpunkt für Wohnungslose und Bedürftige entwickelt. Neben Suppe und Kaffee gibt es auch Kleidung, Hygieneartikel und warme Schlafsäcke. Nachts gehen die ehrenamtlichen Helfer zu den Schlafplätzen der Obdachlosen, um sie, wenn nötig, zu einer Notschlafstelle zu bringen. Anja Reichelt kennt fast alle Obdachlosen am Kölner Kältebus persönlich. Sie lacht viel und umarmt sie zur Begrüßung. Auch Rolf Eberhard, einen kleinen, circa 50-jährigen Mann mit kurzem Haar, der gern erzählt. Er lebte auf der Straße, seit er 10 Jahre alt war. Meine Mutter hat früher eine kleine Wohnung gehabt. Und da ist meine Mutter geschieden worden. So musste meine Mutter ausziehen und so weiter. Ja, wo sollte ich hin? Und ich weiß, wie es ist auf der Straße. Es ist unheimlich schwer, vom Fußboden wieder nach oben zu kommen. Die meisten Besucher des Kältebusses sind Männer. Obdachlose Frauen bemerkt man in der Öffentlichkeit oft gar nicht, da sie sich ganz normal anziehen, pflegen und schminken. Das passiert aus Scham oder aus Selbstschutz, da sie sonst leicht Opfer sexueller Gewalt werden, erklärt Anja Reichelt. Aus dieser Not heraus haben wir auch unter den Frauen eine sehr hohe Dunkelziffer an Frauen, die der sogenannten Wohnungsprostitution nachgehen, die eben sich für einen Schlafplatz, für einen warmen Schlafplatz und die Möglichkeit, eine Toilette zu nutzen und sich zu waschen, sich dann wirklich prostituieren und sich in ein Abhängigkeitsverhältnis manövrieren, aus dem sie oft nur sehr, sehr schwer rauskommen. Es ist halt das kleinere Übel, so ein Abhängigkeitsverhältnis und so einen schmutzigen Deal einzugehen, als schutzlos im Kalten auf der Straße zu liegen und nicht zu wissen, wer einen im Schlaf vergewaltigt. Mehr als ein Viertel aller Obdachlosen sind Frauen. Insgesamt gab es 2016 ca. 860.000 wohnungslose Frauen und Männer. Das waren 150% mehr als noch 2014. Diese Zahlen sind Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Es gibt keine offizielle Statistik. Die Helfer erwarten, dass bis Jahresende 1,2 Millionen Menschen in Deutschland ohne Wohnung sein könnten. Zeit fürs Frühstück im Tagestreff des Diakoniehauses am Kölner Salierring. Hier können Wohnungslose und Bedürftige jeden Tag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr essen, duschen, Wäsche waschen und Kleidung bekommen. Es gibt Brötchen. Der Duft von frisch gekochtem Kaffee liegt in der Luft. Lachen, lautes Reden, man kennt sich. Die Treppe hoch im 2. Stock ist die Krankenstation. Hier werden wohnungslose Menschen behandelt und sie können übernachten. Auch der 49-jährige Christian wohnt hier zurzeit. Er hat eine schwere Lungenkrankheit. Er ist blass, er hat sich längere Zeit nicht rasiert. Er würde gerne wieder in eine Wohnung ziehen, aber er findet keine, die er bezahlen kann. Die Wohnung verloren habe ich aufgrund einer Entmietung, die da stattgefunden hat. Und zwar sind überhöhte Nebenkosten jetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgetreten, die nicht bezahlt wurden, und dann wurde ich zwangsgeräumt. Ich habe das selber persönlich erlebt, wenn man sich auf kleine Wohnungen bewirbt, ist das teilweise von Wohnbaugesellschaften. Die gehen mittlerweile übers Wohnungsamt. Da kommt man auf eine riesen Warteliste. Und da überhaupt eine Chance zu haben, in diese Wohnung zu kommen, das ist fast unmöglich. Gegenüber der Krankenstation sitzt Rolf Tolzmann in seinem Büro. Er ist Leiter des Diakoniehauses Saljaring. Er hat eine Erklärung für die Wohnungsnot. Da gibt es einen Konkurrenzkampf, dass Studenten, auch Flüchtlinge sich bemühen und dann auch Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben, natürlich solche Wohnungen suchen. Und Menschen, die wohnungslos sind, vielleicht ein paar Jahre auf der Straße gewohnt haben, die sind da sicherlich in der Hierarchie an letzter Stelle. Also das ist ja leider auch so, dass die staatliche Wohnungsbaupolitik ja verändert hat, indem weniger Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Und das müsste richtig verstärkt werden, weil auf dem freien Wohnungsmarkt ist das kaum möglich für unsere Leute. Das ist ein Kampf für jeden Einzelnen. Das Leben auf der Straße ist hart. Aber am schlimmsten ist für viele Obdachlose das Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft zu sein und sich isoliert zu fühlen. Das ist auch für Christian sehr schwierig. Man wird eigentlich übersehen. Die wollen einen gar nicht sehen. Also auch Gespräche finden nicht statt. Man isoliert sich mehr oder weniger. Schlimmer als die Gleichgültigkeit ist die wachsende Gewalt. Viele Obdachlose werden belästigt, geschlagen oder sogar angezündet. Die Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind sehr deutlich. Über 500 obdachlose Frauen und Männer sind seit 1989 ums Leben gekommen oder durch Gewalt auf der Straße gestorben. Das sind natürlich Taten, die sehr selten aufgedeckt werden. Übergriffe auf Obdachlose werden halt auch strafrechtlich selten verfolgt. Viele nehmen es dann auch irgendwie so hin.